Erster Jahwe sagte zu Mose, geh zum Pharao. Ich habe sein Herz hart gemacht. Ich will meine Wunder zeigen. Zweiter, du sollst deinen Kindern erzählen. Erzähl, was ich den Ägyptern getan habe. Dann wisst ihr, dass ich Jahwe bin. Dritter, Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie sagten, Jahwe, der Gott der Hebräer, spricht. Warum willst du mir nicht gehorchen? Lass mein Volk gehen. Sie sollen mir dienen. Vierter, wenn du mein Volk nicht gehen lässt, dann schicke ich Heuschrecken. Sie kommen morgen in dein Land. Fünfter, die Heuschrecken werden das ganze Land bedecken. Man wird den Boden nicht mehr sehen. Sie fressen alles, was der Hagel übrig ließ. Sie fressen auch alle Bäume. Sechster, die Heuschrecken kommen in deine Häuser. Sie kommen in die Häuser deiner Leute. So etwas gab es noch nie. Mose drehte sich um und ging. Siebter, die Leute des Pharao sagten zu ihm, wie lange macht er uns noch Probleme? Lass die Leute gehen. Sie sollen Jahwe dienen. Siehst du nicht, dass Ägypten kaputt geht? Achter, der Pharao rief Mose und Aaron zurück. Er sagte, geht und dient Jahwe. Wer soll alles gehen? Neunter, Mose antwortete, wir nehmen unsere Kinder mit. Wir nehmen unsere alten Leute mit. Wir nehmen unsere Schafe und Rinder mit. Wir wollen ein Fest für Jahwe feiern. Zehnter, der Pharao sagte, Jahwe sei mit euch. Ich lasse euch nicht mit euren Kindern gehen. Ihr habt schlechte Absichten. Elfter, das geht nicht. Nur die Männer dürfen gehen. Sie sollen Jahwe dienen. Dann schickte man sie weg vom Pharao. Zwölfter, Jahwe sagte zu Mose, streck deine Hand über Ägypten aus. Dann kommen Heuschrecken. Sie fressen alle Pflanzen auf dem Feld. Sie fressen alles, was der Hagel übrig ließ. Dreizehnter, Mose streckte seinen Stab über Ägypten aus. Jahwe schickte einen Ostwind. Der Wind wehte den ganzen Tag und die ganze Nacht. Am Morgen brachte der Wind die Heuschrecken. 14. Die Heuschrecken kamen über ganz Ägypten. Es waren sehr viele Heuschrecken. So viele gab es noch nie. Es wird auch nie wieder so viele geben. 15. Sie bedeckten das ganze Land. Man sah den Boden nicht mehr. Sie fraßen alle Pflanzen auf dem Feld. Sie fraßen alle Früchte an den Bäumen. Nichts Grünes blieb übrig in Ägypten. 16. Der Pharao rief Mose und Aaron schnell. Er sagte, ich habe falsch gemacht. Ich habe gegen Jahwe und gegen euch falsch gemacht. 17. Bitte verzeiht mir diesen Fehler. Betet zu Jahwe, eurem Gott. Er soll diese schlimme Plage wegnehmen. 18. Mose ging vom Pharao weg. Er betete zu Jahwe. 19. Jahwe schickte einen sehr starken Westwind. Der Wind nahm die Heuschrecken mit. Er blies sie ins Schilfmeer. Keine Heuschrecke blieb in Ägypten. 20. Aber Jahwe machte das Herz des Pharao hart. Er ließ die Israeliten nicht gehen. 21. Jahwe sagte zu Mose, streck deine Hand zum Himmel. Dann kommt Dunkelheit über Ägypten. Man wird die Dunkelheit fühlen können. 22. Mose streckte seine Hand zum Himmel. Tiefe Dunkelheit kam über ganz Ägypten. Das dauerte 3 Tage. 23. Niemand konnte den anderen sehen. Niemand konnte sich bewegen. Das war 3 Tage lang so. Aber die Israeliten hatten Licht in ihren Häusern. 24. Der Pharao rief Mose. Er sagte, geht und dient Jahwe. Eure Schafe und Rinder müssen hier bleiben. Eure kleinen Kinder dürfen mitgehen. 25. Mose antwortete, du musst uns Tiere zum Opfern geben. Wir wollen sie Jahwe, unserem Gott, opfern. 26. Unsere Tiere müssen auch mitgehen. Kein Tier darf hier bleiben. Wir brauchen sie, um Jahwe zu dienen. Wir wissen nicht, wie wir Jahwe dienen sollen. 27. Aber Jahwe machte das Herz des Pharao hart. Er wollte sie nicht gehen lassen. 28. Der Pharao sagte zu Mose, geh weg. Pass auf, dass du mich nicht wieder siehst. Wenn du mich wieder siehst, musst du sterben. 29. Mose antwortete, du hast es gesagt. Ich werde dich nicht mehr sehen.